Nummer 56. Sie möchten nach Frankfurt fahren zum Musikfestival Sound of Frankfurt und hören im Radio Folgendes. Heute ist es endlich soweit. Zum 9. Mal also Sound of Frankfurt. 7 Bühnen, über 70 Bands und DJs in der Frankfurter Innenstadt. Die große HR3-Bühne ist wie immer an der Hauptwache. Ab 16 Uhr geht's los. Und jetzt noch ein Tipp für die Anreise. Fahren Sie mit Ihrem Wagen nur bis zu den kostenlosen Parkplätzen in den Außenbezirken Frankfurts. Die Parkplätze im Innenstadtbereich werden hoffnungslos überfüllt sein. Investieren Sie also lieber die 5 Euro für das Sound of Frankfurt Sonderticket der U- und S-Bahnen. Oder kommen Sie ganz einfach gleich mit dem Zug. Also, ab 16 Uhr und bis 4 Uhr nachts, die Riesenparty, präsentiert von HR3. Nummer 57. Sie interessieren sich für klassische Konzerte und hören im Radio folgenden Hinweis. Vom kommenden Wochenende an bis Anfang September steht der historische Kreuzgang des ehemaligen Augustinerklosters in Vils im Zeichen der Vilser Musikwochen. Jeweils samstags um 19 Uhr werden klassische Open-Air-Konzerte zu hören sein. Mit auf dem diesjährigen Saisonprogramm stehen zum Beispiel die Leipziger Konzertpianisten Robert Heimann und Heinrich Leyendecker. Den Musiksommer eröffnet an diesem Samstag, dem 3. Juli, der Geigenvirtuose Richard Benz aus Wangen. Er spielt Werke von Beethoven, Brahms und Stravinsky. Der Eintritt ist frei. Der Fränkische Kultursommer lädt ein zu den Musikwochen in der Klosterkirche in Vils vom 3. Juli bis 4. September. Nummer 58. Sie hören folgenden Wochenendtipp im Radio. Im nordhessischen Naumburg dreht sich am Wochenende alles um den Apfel. Dort beginnen die hessischen Pomologen, also Apfeltage. Höhepunkte sind der große Apfelmarkt, der Ausschank eines ersten Apfelbieres und die Apfelmärchenausstellung. Ein Pflanzendoktor gibt außerdem Ratschläge gegen Schädlinge an Obst und Gehölz. Nicht ganz ernst gemeint ist das Apfelwettschälen. Welche Sorten für Apfelschnaps besonders geeignet sind, erfahren Sie ebenfalls auf dieser Veranstaltung rund um der deutschen liebstes Obst. Nummer 59. Im Radio hören Sie die folgende Information. Und jetzt noch ein ganz besonderer Tipp für die Freunde der lateinamerikanischen Indianerkulturen. In den Deggendorfer Museen können Sie einen Streifzug über nahezu den gesamten lateinamerikanischen Kontinent unternehmen. Die Reise geht von Südchile, dem Lebensraum der Mapuche, bis zur Ostküste Panamas, wo die Kuna-Indianer auf kleinen Koralleninseln leben. Im Handwerksmuseum können Sie zum Beispiel den Silberschmuck der Mapuche bewundern. Die Kuna und ihre magischen Praktiken in der Naturmedizin werden im Stadtmuseum vorgestellt. Dort sind beispielsweise von Kuna-Frauen gefertigte Kleidungsstücke mit mythologischen Darstellungen zu sehen. Die Museen sind täglich außer Montag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nummer 60. Sie sind auf der Autobahn A5 von Basel in Richtung Frankfurt unterwegs und hören im Radio folgende Durchsage. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Wegen eines schweren Unfalls zwischen Baden-Baden und Rastatt, in dem mehrere LKWs verwickelt sind, ist die A5 in Richtung Frankfurt ab sofort gesperrt. Verkehrsteilnehmer in Richtung Karlsruhe, Frankfurt werden gebeten, Rastplätze anzufahren oder auf die ausgeschilderten Nebenstrecken auszuweichen. Bitte nicht auf die Parallelautobahn auf der französischen Seite wechseln, da diese wegen einer Bombendrohung zwischen Straßburg und der deutschen Grenze in beide Richtungen ebenfalls gesperrt ist. Genaueres bei der Durchsage um 14:30 Uhr. Wir machen weiter mit Musik.